Kundgabe 5840. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.12.1953. Glaubenskampf. Streiter Gottes. Ich habe mir ein Heer von Streitern ausgebildet, die mutig den Kampf aufnehmen gegen den Feind der Seelen und gegen alle, die in ihrem Unglauben euch bedrängen und also wider mich sind. Diese alle gehören in das Lager meines Gegners. Meine Streiter aber haben mich als Heerführer und ich werde sie wahrlich herausführen als Sieger im letzten Kampf auf dieser Erde. Denn er ist euch gewiss, der Kampf um den Glauben, der meiner kleinen Schar bevorsteht. Indem sie sich bewähren soll und aus dem ich selbst sie erretten werde, wie ich es verkündet habe. Die meinen haben diese Zeit der Bewährung noch vor sich und müssen daher ungewöhnlich gestärkt werden, auf dass sie standhalten, weil mein Gegner in heftiger und brutalster Weise vorgehen wird gegen sie, um sie zum Wanken zu bringen in ihrem Glauben. Doch die Verbindung mit mir trägt ihnen allen ungewöhnliche Kraft ein. Und darum ermahne ich euch immer wieder, haltet euch fest an mich, löset euch nicht von mir, sondern schließet euch immer fester an mich an. Stellet eine innige Verbindung her mit mir, so dass ihr jederzeit eure Gedanken zu mir senden könnet, so euch nur der kleinste Widerstand erwächst, der immer das Werk meines Gegners ist. Ihr könnet alles erreichen, alles vollbringen und alles überwinden, wenn ihr nur meine Gegenwart in euch zulasset, was schon der ernste Wille, mein zu sein und zu bleiben, gewährleistet. Die innigen Gedanken, ein Gebet im Geist und in der Wahrheit und ständiges Wirken in Liebe sichert euch auch meine ständige Hilfsbereitschaft, meine Liebekraft und meine Gnade. Und also seid ihr stets ausgerüstet und jedem Angriff von Seiten meines Gegners gewachsen, denn dann streitet nicht ihr allein gegen ihn, sondern ihr habt mich zur Seite und vor meinem Lichtstrahl flieht er ganz gewiss. Und ihr werdet stets über ihn triumphieren können, solange ihr euch an mich haltet, solange euch das Schild des Glaubens und der Liebe deckt. Wenn aber eure Blicke seitwärts schweifen, wenn sie der Welt zugewandt sind und ihr das Schild, das euch schützet, sinken lasset, wenn ihr mich nur eine kurze Zeit auslasset und also die Welt zwischen mich und euch treten lasset, dann seid ihr in ernster Gefahr. Und davor will ich euch warnen, wie ein liebevoller Vater seine Kinder warnet, dass sie nicht eigene Wege gehen sollen, sondern stets sich bei ihrem Vater aufhalten, damit dieser sie schützen kann, wenn Gefahr droht. Es sind nur Lieberufe, die ich euch immer wieder zusende, weil ich um euer Heil besorgt bin und weil ich euch jeden unnötigen Kampf ersparen will. Denn eures Herzens innersten Sinn und Streben kenne ich. Und lasse euch auch nicht verloren gehen. Doch ihr könnet euch eure Wege sehr erschweren, wenn ihr meiner Worte nicht achtet. Ihr sollet meine Streiter sein und bleiben und sollet euch auf diesen letzten Kampf auf Erden vorbereiten. Und dazu gehört, dass ihr die Verbindung mit mir nicht mehr löset, dass ihr keinen Weg mehr geht ohne mich, dass ihr mir so ergeben seid, dass ihr nach meiner Gegenwart verlanget, wann und wo es auch sei. Einen großen Vorrat an Kraft müsset ihr euch aufspeichern, der dann sich nimmermehr verringern wird, wenn ihr antretet zum letzten Kampf. Ich werde euch wahrlich zum Siege führen, wie ich es euch verheißen habe. Amen.